heißt freiwillige Selbstkontrolle. Das, was wir Faschismus nennen, ist ja in Wirklichkeit nur eine ganz bestimmte Form der Ekstase. Wenn wir also den Faschismus eindämmen wollen, müssen wir uns einzeln und gemeinsam beherrschen lernen. Timothy Leary, Politik der Ekstase, ist ein Buch, weiß inzwischen jedes Kind. Und darum sage ich heute, die Kinder wissen total Bescheid. Da sie die Drogen haben, haben sie die Ekstase gepachtet. Aber die alten Erwachsenen ohne das Wissen, jede innere Erregung eine äußere Entsprechung, also vieler Leute innerer Ekstase äußert sich als äußerster Faschismus. Ja, genau wie wir ihn kennen, wenn man nicht weiß. Immer habe ich mich gewundert, warum in den Nazi-Filmen so abgehoben gesprochen wird. Dann der schwungvolle Tonfall der Militärsprache, aber auch die SA und SS, Goebbels, Hitler, all die Typen jedenfalls, immer mit abgefahrener Stimme, immer in innerer Alarmbereitschaft. Alarm! Vor was? Da kommt es. Achtung! Totale innere Glück! Das totale innere Glück! Das totale innere Glück! Das totale innere Glück! Mann, da muss doch aber vorher noch außen einiges erledigt werden. Ekstase, Faschismus, Energie. Wir deutsches Volk, wie wir das nennen, wie wir in den 20er Jahren hingerissen waren von den Häuptlingen des Ersten Weltkriegs, die jetzt Drogen nahmen, Kokain und Opium löffelweise. Nicht der Alkohol bestimmte die Kraft des Geistes, nein, die Brechts, Tucholskys, Kaisers, Wedekinds, umgeben von Kokainjünglingen, sozusagen angemacht von denen, Hitler angemacht von Dr. Morell, Goebbels täglich zweimal Heroin oder keine Rede. Die UFA blühte nur durch Koks, wo der Mann von der Mutter da war. Göring, dezenter Opiumraucher. Ich weiß doch, dass Baldur von Schirach gefixt hat. Sogar unser eigens verjagter Kaiser Wilhelm hat sage und schreibe in Holland Haschisch geraucht. Hat er in jedem Fall verdient zum Lebensabend. Aber gewusst muss alles sowas heute werden. Darum schreibe ich dir. Damit du beruhigt bist, sage ich das. Und nicht denkst, der Faschismus kommt aus der Südsee oder so. Sei beruhigt, er kommt von uns. Und zwar nur von den Drogennehmern. Und zwar meist von denen, die mit Drogen nicht umgehen können. Mit denen geht es dann um. Darum üben, üben, üben. Üppig, üppig, üppig. Schon heute zeichnet sich ab, dass die Jugend den Faschismus gepachtet hat. Da macht man doch gerne mit, wenn man was im Griff hat, vor dem man Angst hatte. Es wird nicht nur Geschichte gemacht und es geht voran. Heute war einer hier, der wollte kontrollieren, ob es mir gut geht. Ob es mir... Nummer von mir auf Band. Habe ich gut vorgetragen, ne? Endlösung, Auflösung mache ich jetzt als nächstes. Die Judenfrage muss heute folgendermaßen geklärt werden, damit diese falschen Gefühle, die bei jedem Geschäftsabschluss mit Israel, du weißt, 20% lassen wir nach, wir haben ja mal 6 Millionen Juden getötet, also sie kriegen diese Maschinen da, kriegen sie, warten Sie mal, 20%, nee, wir können sogar 25% geben, weil wir an Buchenwald direkt beteiligt waren. Können Sie 25%, so sind ja heute die Geschäftsabschlüsse und so ist ja heute das Leben, ja? Also fährst du nach Israel, schlechtes Gewissen im Gepäck, ohne schlechtes Gewissen keine Einreise. Gut, wie machen wir das? Wie kommt denn die nächste Generation aus diesem widerlichen Zeug heraus? Wie kommen wir denn überhaupt mal zu einem glücklicheren Gedanken, was wir da mit den Juden gemacht haben, oder mit den 20 Millionen Russen, sagen wir mal, ja? Ja, wie kommen wir zu einem glücklicheren Gedanken? Also die Juden- und die Russenfrage muss ich lösen, nicht nur die Judenfrage, denn wir haben ja auch 20 Millionen Russen getötet. Ich erzähle dir jetzt mal ganz kurz. Das Größte, was es in der Welt gab, war der afrikanische Voodoo-Voodoo-Kult. Dem ist das deutsche Volk von 1933 bis 1945 an der Spitze mit Adolf Hitler total erlegen, diesem Voodoo-Voodoo-Kult. Das ist eine unbewusste Sache, die heute stattfindet, immer noch, die aber früher ganz bewusst gehandhabt wurde von den Häuptlingen, Medizinmännern in Afrika. Da hieß es nicht mehr, der Mann, der da geht, der hat viel Geld. Uninteressant, Geld habe ich selbst. Der Mann, der da geht, der hat viel Geist im Kopf. Interessant, bring ihn rein. Er unterhält sich mit dem, der geht raus. Alles in Freundschaft und Brüderlichkeit. Und lässt ihn töten, erschlagen draußen, den Mann. Widerlich zermetzeln lässt er ihn. Warum? Weil er seinen Geist haben wollte. Unbedingt seinen Geist. Und hat sich wirklich eingebildet, wenn der Mann weg ist, der Körper, dass er mit seinem Geist weiterlebt. Und so mache ich es also kurz. So leben wir heute mit dem Geist von den Leuten, die wir erschlagen und erschossen haben. Wir sind es selber geworden. Warum? Wir wollten es werden. Wir wollten es unbedingt werden, darum haben wir die Metzelei veranstaltet. Wir waren so voll Hass, also Hass, Klammer auf, zu viel Liebe, Klammer zu, ja, in diesen jüdischen Geist vernarrt, aber auch gleichzeitig in den primitivsten russischen Geist, aber auch gleichzeitig in den französischen oder in den tschechischen Geist, die Deutschen. So vernarrt in Geist, von Goethe angemacht, von Friedrich dem Großen, von diesen ganzen Kaisern angemacht, auf Geist, dass sie so vernarrt waren, dass sie diesen Voodoo-Voodoo-Kult gemacht haben. Wir sind also heute die Juden. Happy End, Auschwitz. Es dürfen wieder Witze gemacht werden. Und zwar jüdische. Und nun habe ich noch ein Leitartikel-Gedicht. Macht ein Happy End draus. Woraus? Na, du musst nicht mehr gesenkten Hauptes auf die Knie fallen, bei Buchenwald schüchtern sprachlos werden. Oder bei Bergen-Belsen rechnen mit verbrannten Körpern. Wie konnte das nur passieren? Wie konnte das nur? Der deutsche Schlechter und der Afrikan-Voodoo-Voodoo-Kult. Die Gas-Germans, die Abspritzer, die Krüppelschläger. Warum hat mein Uropa Erich Mühsam dreimal ins Gesicht geschossen? Warum, warum, warum? Der Bleistifttöter Adolf Eichmann, entfernter Verwandter von mir. Meine Oma hat ihren Sohn Erich so lange gehetzt, bis er in Stutthof, oder war es in Treblinka, 14 polnische Jüdische mit Spaten erschlagen. Wie kam denn das nun? Praktisch ist ja klar. Hass, Hass, Hass. Hass ist immer nur Liebe too much. Wie kam denn das nun? Es ist nämlich jetzt lange her und könnte mal in langer Zeit wieder sein. Meinst nicht? Dieses Schlachten, Morden, Blutrausch und so? Wenn wir nicht in dieser Sekunde den letzten Auschwitz geistig zurechtlegen und unserer deutschen Sehnsucht gemäß ein harmonisches Happy End machen, Voodoo-Voodoo-Zeit ist Zeit von Menschen, die keinen anderen töteten wegen irgendwas Materiellem. Nein, nein, nein, es war verpönt, wegen Geld zu töten. Stell dich auf den Kopf, aber die Zeit gab's, wo man nur wegen des reinen Geistes tötete. Denk jetzt nicht an den letzten Opiumkrieg in Burma. Denk an Voodoo-Voodoo. Wir haben die Millionen von Juden getötet, weil wir ihren Geist liebten, hassten. Wir haben die Millionen von Juden und Ostmenschen, die mit den krummen Nasen, die Händlernaturen, die Karl-Heinz Bohrer und ZDF Löwenthal, die Franz Josef Strauß und Genscher und Alternativen und so, all diese uns ekelnden Juden, Lübcke, Adenauer, FDP-Döring, Brentano, ja Mensch, sag mir doch die richtigen Namen, ich weiß doch keine anderen mehr mit meinen 17. Wir haben nach dem uralten Voodoo-Voodoo-Kult die schwarzhaarigen, krummnasigen, schmalstirnigen, die misslungenen, nicht gut angezogenen, buckligen, levantinisch Unbeliebten, haben wir sie endgültig mit ihren untauglichen Körpern, haben wir sie weggemacht und ihren Geist geschluckt. Gierig, wie es eben ist bei einem arisch-jüdischen Liebesverhältnis. So ist es gekommen, biblisch, himmlisch und witzig. Wir alle, Helmut Schmitz, Old Schwurhen, Zimmermann, Ernst Huberti, Porzellan Rosenthal und Jupp Derwall, wir alle sind die Juden geworden. Unsere Köpfe sind voll mit ihrem Geist, deren Körper wir beseitigt haben. Unsere Herzen sprudeln über vor Hundeliebe. Und wir benehmen uns auch so gekonnt jüdisch in der EG und so. Längst also, längst läuft der Koras als ohne Sort herum. Und ich bild mir schon lange einen Tucholsky ein. Aber auch der Augstein läuft als Ossietzky durch die Welt. Warum soll Heino nicht mit dem Geist von Josef Wulff singen? Und die gestorbene Romy Schneider kann ohne weiteres schon wieder mal die Rosa Luxemburg gewesen sein. Gerade im spekulativ-kabbalistischen sind wir Juden heute ganz stark. Sie staunen überall, wie wir rechnen können, Musik machen können, dichten können, Schriftstellerei und so. Gleichzeitig haben wir aus Schimanski Siemens gemacht. Und Emil Janoschek hat, ohne uns zu fragen, ob Juden zur Bundeswehr dürfen. Juden ja, aber keine Drogenabhängigen. Also verstehst du, Henrik M. Broder, Brasser. Falls du das hörst in Israel, ich rufe es dir frisch, freilich, früh übers Rote Meer. Die Bundesrepublik ist ein jüdischer Staat. Und sie bekennt sich dazu, ein für alle Mal. Wir haben es mit Voodoo-Voodoo getrieben. Wir waren scharf und sind es noch auf den Geist eines ganzen Volkes, eines Stammes. Was aber ist das Besondere an diesem uns so in Rage versetzenden jüdischen Geist? Alles das, was wir an ihm hassten, ist das besonders Fantastische. Aber im Grunde sind wir nichts weiter als die Klügeren geworden. Die Deutschen wollten das immer und sind es nun. Die klügeren Juden. Die BRD, die DDR, Ost-West-Berlin. Happy End. Wir sind die klügeren Juden. Im Pardon-Shop kann man jetzt den Talmud bestellen. Berliner immer vergessen, abgesehen davon, dass sie völlig vergessen, dass es nicht die Türken sind, die uns hier aufsuchen, heimsuchen, ansuchen, die hier aufgenommen werden wollen, sondern dass es unsere Verwandten von früher sind, die wir selber mal waren. Wir sind da mal hingezogen. Ich mache noch darauf aufmerksam, Ernst Reuter ist selbst in die Türkei gezogen, ja, als irgendwas und als CIA-Agent. Im Krieg konnte man ja nur CIA-Agent sein, wenn man Einfluss haben wollte. So war der in der Türkei und der alleine hat schon dieses ganze Volk nach sich gezogen hier. Ja? Man darf das nicht vergessen, dass wir das da zwar Fremde sehen und dass das auch das schöne Spiel der Erde ist, dass es immer Fremde sind, die da kommen, aber wir sind es doch selbst. Wir sind es doch selbst, die vor 600 Jahren da mal hingezogen sind oder vor 800 Jahren. Ganz klar. Warum hilft uns die Wissenschaft bei diesem Ausländerproblem nicht? Frage ich mal. Provokativ natürlich. Warum? Die könnten längst belegen, die Leute, dass es wir selber sind. Also, dass wir zu denen ein ganz anderes Verhältnis entwickeln könnten als zu Tante Emma im Osten oder zu Onkel Paul in Zehlendorf. Dass wir erfreut sein könnten. Guten Tag, wir werden schon zurechtkommen hier in der Stadt. Aber dass ihr wieder da seid, so müsste da erstmal die Parole lauten. Dass ihr wieder da seid, das hätten wir ja nie gedacht, dass wir uns nochmal wiedersehen. Überhaupt jemand laut über seine Sexualität spricht, ist mir nicht angenehm. Das machst du doch auch? Nein, ich mag zum Beispiel nicht, wenn ich irgendwie. Machst du doch auch eigentlich? Nein, überhaupt nicht. Ach so, laut, ja, natürlich. Dass man öffentlich, meine ich jetzt, also zum Beispiel Lesbenvereinigung, heute Abend Lesbentreffen, mag ich nicht. Warum? Na, da ist die Sexualität ja schon mit drin, die treffen sich also, um zu ficken. Heute Abend homosexuellen Treffen, ja, mag ich nicht. Mag nicht die Bezeichnung homosexuell und Lesbe, mag ich überhaupt nicht. Finde ich auch völlig unangebracht. Lockt die Gesellschaft auf eine Fährte, die derartig, die man aus, da muss man noch nicht mal anständig sein, um diese Fährte nicht zu suchen und zu begehen. Ehrlich. Also bestimmt, weil es ist die übelste läufige Schäferhündinnenfährte, ja? Lesbenvereinigung, homosexuellen Club, normalen Club, heterosexuellen. Also da kann man sich auch auf der Hundeebene verständigen. Pass auf, wenn es riecht, läufst du mir nach, Steckst rein, ineinanderstecken der Pistinger üben. Widerlich. Ekelerregend. So geht's nicht mit der Erotomanik und der Sexualität in der Gesellschaft untereinander sowieso nicht. Und Wichsen ist keine Lösung. Onanie ist noch nicht mal heute für die vielen Genies angebracht. Früher, als es nur so Fontane gab und so einige Genies, die konnten auch Onanie üben, wie ja Tucholsky schon sagt, erreichen sie jemals das Genie? Oh, na, nie. Kennst du das? Wunderbares Gedicht. Schmeck's. Ich habe hinten einen Komplex, den habe ich nicht richtig abreagiert. Jetzt ist mir die Unterhose fixiert. Und ich verspüre mit großer Beklemmung vorn eine Hemmung und hinten eine Hemmung. Oben hängt meine ältere Schwester, aber in der Mitte bin ich ziemlich gesund, ja. Psychoanalyse heißt das Gedicht von Tucholsky. Ist toll, wa? Und wie ich das bringe, als ob ich es selber bin, ne? Elegant, elegant. Gestaunt. Ein Jahr Behinderte. Und niemand hat nichts begriffen. Die Behinderten sitzen wieder da und sagen, verfluchte Scheiße, warum verstehen die Leute endlich nicht mal, dass es uns Behinderten besser geht als den Leuten, die alle Glieder noch haben? Warum verstehen sie das nicht auch mal? Das gehört auch dazu. Ich habe einen Arm ab und ich weiß einfach mehr als der, der zwei Arme hat. Ich weiß einfach mehr. Das ist doch ein Glück. Das müssen doch die Leute mal verstehen. So ein Behinderter, also die, über diese Behinderung haben wir noch gar nicht gesprochen. Nicht? Da sagt einer, ja, ich habe ein Bein ab, ich muss dir sagen, ich kriege einfach mehr mit, abgesehen vom Wetter, kriege ich sowieso immer mehr mit, aber ich kriege geistig viel mehr mit, als die Leute, die nicht behindert sind. Wir müssen einfach auch mal über solche Sachen sprechen. Und da haben die im Behinderten ja nicht, sondern da haben sie Würstchen an die Behinderten verteilt. Vor lauter Mitleid, ja. Haben sie, ach Gott, der hat einen Finger ab, guck doch mal, der arme Mensch. Und so ging das ein ganzes Jahr lang. Aber niemals haben sie gesagt, die Behinderten, die sind heier als wir, die müssen wir pflegen. Habe ich nur noch einen Gedanken, wie kommt es denn, dass nach dem Ersten Weltkrieg eine unheimliche Welle von Krebskrankheiten grassierte und nach dem Zweiten Weltkrieg eine noch heimlichere Welle von Krebskrankheiten grassierte? Habe ich nachgedacht, habe an Mildred gedacht, habe gedacht, die hat ja schon eine Menge Geld gesammelt für Leute, die innen Schmerzen haben. Habe gedacht, was macht der kleine Mann, der da zu Hause sitzt, nicht sterben kann, nicht leben kann, Schmerzen hat. Vielleicht macht er ein Gedicht für Mildred. Gedicht für Mildred. Die unauffälligste Auflösung von Krebs im Körper, schmerzlos, heiter, überlebensträchtig, hat mir der Dr. LSD empfohlen. Was dort deinen Kehlkopf kneift, was im Ohrläppchen, auf der Zunge, im Ohr, an der Nase, Bauch, Ellbogen, Gebärmutter, das alles sind gefallene Soldaten. Aus den letzten großen Kriegen. Schnell getötete Geister aus den Schlachten. Du weißt doch, Onkel Paul bei Stalingrad, Opa Reinhold vor Verdun, General Kü von Saigon, da und jetzt der Giap, aber auch Feldmarschall Milch und vor allen Dingen mein Bruder, der gefreite Richter, sagt mir der Dr. LSD, das ist kein Stirnhöhlenkrebs. Das ist Willi Richter, der dir im Kopf wuchert. der dir mit Krebsscheren ins Gehirn schneidet. Wird aber schon besser. Tut nicht mehr so weh. Tja, sagt der Dr. LSD, weil du dich mal endlich richtig an den gefallenen Verwandten Willi Richter erinnerst. Das löst den Krebs auf, Erinnerung. Wenn du dich an sowas erinnerst, wie an den Willi. Ja, sag mal, Willi, wie ist es denn passiert? Die Granate kam am 6. Mai, am 7. war der Krieg vorbei. Als das Stück Eisen mich traf, ging ich mit dem Geist nach oben, wie ich nie hätte im Bett sterben können. Heute krebse ich in der Stirnhöhle von Emma, bis sie sich an den gefallenen Soldaten erinnert. Harmonisch sterben, sich langsam vergessen. Im Krieg sterben heißt tatsächlich, sich selber verdrängen. Und das wird immer Krebs, wuchernde Innerlichkeit. Es sei denn, du erinnerst dich. Dr. LSD sagt, empfehle mich weiter. Vorlaufband. Ja, Vorlaufband DDR. Ja. Hasemann zum Ersten. Für Hasemann. Also die DDR und der Hasemann und die Friedensbewegung und der Hasemann und den Brief an Brezhnev und der Hasemann und der Biermann und der Hasemann und der Hasemann und die Bundesrepublik und der Hasemann. Der Hasemann müsste längst beim Böll sitzen und die beiden alten Männer könnten sich darüber unterhalten, was sie versäumt haben, an ihrer Liebesgöttin Deutschland gut zu machen. Aber der Hasemann ist ja auch ein Haschischraucher gewesen. Weißt du das? Weißt du, dass in der Umgebung von Hasemann auch LSD hergestellt wurde an der Humboldt-Universität? Der Professor wird das heute alles abstreiten, aber experimentiert hat er damit. Und der Hasemann ist demnach also bestimmt ein Geistesarbeiter. Der Hasemann ist also nicht ein üblicher Illustriertengelehrter, der jetzt von Veröffentlichungen lebt. Der lebt durch Veröffentlichung, aber das ist ein anderer Strom, den er da kriegt. Der Hasemann hat doch Kommunikationsschwierigkeiten, ja? Dort in der DDR. Hat doch keine Gesprächspartner. Und zwar nicht welche, weil sie verboten sind. Und zwar nicht welche, weil sie in der Regierung sitzen. Und zwar nicht welche, weil sie im Geheimdienst sitzen. Und zwar nicht welche, weil sie im Schriftstellerverband, der ihn nicht leiden kann, sitzen. Weil die SED ihn nicht leiden kann. Sondern der Hasemann hat intelligenzmäßig keinen Gesprächspartner. Da ist niemand, der seiner Intelligenz auch nur einigermaßen Tribut zollen könnte. Oder, ja, so hat er sich damals den Biermann zum Gesprächspartner gemacht. Es gab einige, die er sich zum Gespräch... Jetzt hat, ist aber keine Kontinuität mehr bei Hasemann. Dem fehlt merkwürdigerweise kein Paket, sondern intelligente Gesprächspartner. Sodass er immer wieder, ich rede über den Veröffentlichungsdrang von dem, ja, immer wieder vom Spiegel jemanden, da jemanden, eigentlich will er ja den Augstein Silber sprechen, eigentlich möchte er ja den Böll selber sprechen. Eigentlich möchte er ja, verstehst du, der braucht Partner und braucht Leute um sich herum, mit denen er reden kann. Dessen Leben ist total daneben gegangen, weil er keine Gesprächspartner hatte. Dadurch gibt er auch immer so einsame Kommuniqués heraus, die wirklich nicht so doll sind. Also sogar Barrow-ähnlich manchmal, ja. Anstatt sich mal wirklich mit diesen Sachen zu beschäftigen, Orientalistik hier, die haben uns da alles hergeschickt. Die Tibetaner. Damit könnte sich doch Hasemann, hätte doch den Brecht längst verlängern können. Hat er aber nicht. Der hat ihn nur immer wieder ausgehöhlt, beziehungsweise im Kreis ist er im Brecht rumgelaufen, geistig gesehen. Über Brecht ist Hasemann auch mit Haschisch nicht hinausgekommen. Jetzt die DDR. Auch die sind über die Dialektik der Aufklärung von Horkheimer, Adorno nicht hinausgekommen. Aber so viel haben sie mitgekriegt, das ist ja schon unheimlich viel, ja? Dass wenn sie zum Beispiel auf West-Berlin schimpfen, es uns immer besser geht in West-Berlin. Wenn sie aber West-Berlin freundlich behandeln, meine alte These vom Eingang, die Anarchie der Umarmung, ja. Also wenn sie West-Berlin, wenn sie West-Berlin freundlich behandeln, die DDR, also ganz brüderlich, ja, da geht es den West-Berlinern gar nicht mal so gut, ne, wie man sieht. Die DDR hat also diese Dialektik, verstehst du? Wenn sie drohen und sagen, ey, hier, ihr Schweine, dann geht's denn ja gut in West-Berlin. Dann sagen die, gibt uns mal Bau, wir müssen bauen an der Mauer, damit die sehen, was der Kapitalismus und Milton Friedman bringen hier. Aber die DDR ist nicht weitergekommen. geistig. Warum? Das liegt nun wirklich an Ihrem Block. Wie bei uns ja auch teilweise. Bei uns gucken Sie auch auf Amerika und da ist nun auch nichts mehr zu holen. Also Kapitalismus ist ohne Droge, ich meine jetzt das genau Haschisch, aber wie die Leute ja ohne Droge nichts mehr zu machen. Im Kommunismus auch nicht. Also in dem Block drüben. Also ist die DDR total dieser Funkenlosigkeit, diesem Stillstand, ja, dieser Wachstumslosigkeit. Aber geistige Wachstumslosigkeit. Während im Kapitalismus haben wir geistiges Wachstum. Wenn wir Droge nehmen, haben wir geistiges Wachstum. Wenn wir Droge nicht nehmen, im Kapitalismus im Westen, macht uns die stehengebliebene Industrie nicht an, haben wir Langeweile. Nehmen wir aber Droge, kommen wir zu geistigem Wachstum, werden also übermorgen wieder zum materiellen Wachstum kommen. Denn vor dem materiellen Wachstum liegt immer geistiges Wachstum. Also brauchen die Menschen ja jetzt überall geistiges Wachstum. In der DDR keine Chance an geistiges Wachstum ranzukommen. Warum? Zweites Land nach der UdSSR, geistig gesehen, ja, haben sich in den Kreml mit reingedrängelt. So wie wir mit ins Weiße Haus, ja. Haben einen Zustand, einen geistigen, der ist so bedauernswert, dass ich rübergehen möchte und Witze machen möchte. Wenn ich auftreten möchte, möchte ich jetzt in der DDR auftreten. Auch mit meinem neuen psychedelischen Bewusstsein. Das würde ich mit heimlich als Schmuggelware unterschlupfen. Kommt ja dort viel besser an. Bei einfachen Primitiven komme ich mit Psychedelik immer gut an. Besser. Weil die Leute sagen, ah ja, ja, den schickt uns Gott. Ja, ja, ja. Also da drüben wäre ich bestimmt ein großer Macker jetzt. Ehrlich. Wir sehen doch an den Sternen, dass diese ganze Sache noch eine Entwicklung hat. Ja, das sehen wir doch einfach. An unserer Bewegung, an unserer eigenen Bewegung zu den Sternen sehen wir das doch einfach. Nee, heute kommt es darauf an, nicht diese Tunix-Abgeschlafftheit zu propagieren, sondern eine geistige Leistungsfähigkeit. Mönchisch Leben heißt immer in der Gesellschaft aufpassen, was nicht mönchisch ist. Heute ist mönchisch Leben schon ein paradiesisches Leben, während es noch vor 20 Jahren geradezu abstoßend war, ja. Aber heute zu sagen, hallo alle frühstücken, na, ich nehme mal nur ein halbes trockenes Brötchen und ein Glas Wasser. Was denn da alles? Schinken, Käse, Butter, Schmalz. Na, ich nehme mal nur ein Glas Tee und ein Milch. Ich nehme mal. Na, und alle essen, ja, aber du könntest doch jetzt mal auch mal fressen. Ja, aber ich nehme nur, warum? Hier ist mein Leistungssport. Ja, was ist denn das für ein Leistungssport? Enthaltsamkeit, Verzicht, was ist denn das für ein Leistungssport? Das ist der einzige Leistungssport, der heute überhaupt noch en vogue ist, der überhaupt in Frage kommt, ja? Anders setzt sich niemand durch. Mit Mogeln ist nichts zu machen. Wer nicht zu Hause mal 7 Stunden in seinem dunklen Zimmer gesessen hat und wirklich zur Muße gekommen ist und mit seinem gestorbenen Opa gesprochen hat, der ist überhaupt nicht fähig, ein Geistesarbeiter zu werden. Thank you. Jeder merkt alles. Nur er vertraut nicht allen. Darum gibt's noch Geheimnisse.